Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 807. Bis bald. Ja, der letzte Uncast für dieses Jahr. Ja, wir haben bald den ersten, aber auch der letzte Uncast überhaupt, denn ab nächste Folge wird es zusammengelegt mit der ehemaligen Rios Wochensicht und dann haben wir einen neuen Podcast, dessen Name ich noch nicht mal weiß. Ach Gott, wird das noch ein Stress. Naja. Tja, auf jeden Fall wird sich was ändern. Es wird die Folgennummer übrigens von der Rios Wochensicht übernommen und nicht die des Uncasts, weil die Technikthemen halt, sage ich mal, die ganze Zeit ebenfalls in der Rios Wochensicht behandelt wurden und jetzt wird es eben zusammengelegt. Dann denke ich, war es okay oder ist okay, wenn wir die Folgennummer dort benutzen. Warum nicht Folge 1? Ganz klar, weil das ja ein Nachfolge-Podcast ist von beiden, vom Uncast und von der Rios Wochensicht. Tja, ich hoffe, dass ich alles hinbekomme bis zum nächsten Mal. Ich meine, ja, wir werden sehen. Es kann sein, dass wir ohne Namen antreten oder was weiß ich. Ja, so viel zu tun und die Zeit, die geht immer schneller rum, als man denkt. Ja. Nun denn, wir werden sehen und so ein bisschen traurig bin ich schon, weil der Name Uncast halt dann weg ist. Ja. Muss ich schon sagen, ich bin niemand, der gern sowas irgendwie ändert, ja, oder ja, sowas einfach dann einstellt und zusammenfasst oder sonst irgendwas, ja. Deswegen gibt's ja auch die Rios Wochensicht beispielsweise schon so lange, ja, ich hab's jetzt nicht genau ausgerechnet, aber das ist absoluter Wahnsinn, wie lange es die schon gibt. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie es ohne die Rios Wochensicht war. Tja. Und Uncast 807 Folgen, auch das hier sehr viele Jahre. Natürlich, ich habe im Prinzip angefangen, und jetzt möchte ich noch ein bisschen zurückblicken, ganz klar, angefangen ja mit Mo zusammen, ja, einige kennen ihn noch, ja, es war ein Riesenspaß, das zusammen mit dem Mo zu machen. Wir haben ja die Idee gehabt, okay, wir machen den Uncast, ja. Und ja, der Mo hat sich dann irgendwann zurückgezogen aus dem Uncast, weil er halt zeitlich das nicht mehr auf die Reihe bekommen hat. Ich habe das weitergemacht, weil ich halt eben sehr persistent bin, ja, was das angeht. Und ich höre nicht gern auf mit etwas. Ne? Ja, und da, was haben wir alles hier für Themen gemacht? Angefangen, als wir den Podcast angefangen haben, den Uncast, dann, da war das da war das noch mit dem HTC G1, ja, mit dem Telekom G1, ja. Das erste und damals einzige Android-Smartphone auf dem deutschen Markt oder überhaupt auf dem Weltmarkt, ja. Das waren noch Dinge, das waren noch Zeiten und ja, so viel hat sich getan. Wenn ich da zurückdenke an die Version 1.0 oder 1.1 von Android und wo wir jetzt gelandet sind hier mit Android 16, wir haben viele Höhen und Tiefen gehabt im Android-Bereich. Viele, viele Jahre ging es eigentlich nur nach oben. Und ich habe ja auch jedes Jahr, ab einem gewissen Punkt habe ich jedes Jahr gewarnt davor, es geht auch nochmal wieder nach unten oder zumindest bleibt es gleich. Ja, genau, natürlich ist klar, irgendwann ist es so und so ist es auch passiert. Ja. Und dann hat man halt was gemerkt im Android-Bereich, was ich befürchtet hatte, dass sich die Entwicklung so ein bisschen abgeflacht hat. Ja, und genau das war dann eben auch ein Problem. Auch Google hat es getan, aber wahrscheinlich nicht ganz freiwillig, denn zwischenzeitlich wurde ja Google quasi eingegliedert in eine Holding, also Alphabet. Ja, heutzutage sagt kaum noch jemand was davon, auch ich spreche kaum von Alphabet, ich spreche immer nur von Google. Aber das Problem ist, Google ist nur eine Firma von Alphabet. Und Alphabet, das ist, dort hocken eben die Leute, die das Sagen haben, die die Aktien haben und die bestimmen, was gemacht wird oder nicht. Und Google hat manchmal da einen sehr, sehr schwerer Stand gehabt. Und man merkt es mittlerweile halt schon, dass hier, wie bei vielen großen Firmen, der Gewinn im Vordergrund steht. Ja. Dieses Motto, ja, das mal gab, Don't Do Evil oder sowas, ja. Das haben die eine ganze Zeit lang auch wirklich beherzigt, ja. Die Frage ist nun, was sieht man denn als böse an? Ja, also Google, muss ich sagen, bis zum heutigen Tag haben eigentlich keinen Missbrauch der Daten betrieben in einem, ja, sagen wir mal, größeren Ausmaß. Es gab Pannen, die wurden immer schnell behoben, aber der große Nachteil, sage ich mal, für die Menschen, der befürchtete, der blieb bis heute aus. Stattdessen haben wir sehr, sehr viele Vorteile bekommen, ja, nicht nur von Google, sondern eben auch im Android-Bereich durch diese Datensammlerei. Ja. Aber es ist eben auch ein paar Sachen in den letzten Jahren aufgetaucht, die sich dann eben sehr falsch angefühlt haben. Ich weiß nicht, ob sie falsch sind, aber sie haben sich zumindest mal falsch angefühlt. Ja. Und jetzt sind wir bei Android 16 am Punkt, wo eben schon über Sideloading diskutiert wird, und wie das gehandhabt wird. Und das ist natürlich sehr, sehr schade. Insgesamt muss man aber sagen, dass die Entwicklung von Android äußerst positiv gelaufen ist. Auch heute ist der Marktanteil extrem hoch noch, auch wenn die Höhenflüge schon vorbei sind und sich das so in einem guten Bereich angepasst hat, ist Android doch noch das führende OS für mobile Geräte in der Welt. Und deswegen denke ich, kann man durchaus ein positives Resümee ziehen. Ja, so. Auch im Jahr 2025, wo es dann eben hin und her ging. Ich werde vielleicht noch oder bestimmt noch am Ende der Sendung ein bisschen mehr darüber erzählen, was denn hier Pro und Contra war dieses Jahr im Android-Bereich. Und möchte aber jetzt erstmal, damit dieser Block nicht zu lange wird, erstmal anfangen mit den Themen, die eben diese Woche mal wieder zu finden waren. Und eins hat mich hier etwas, naja, irritiert oder verwundert. Und zwar, Google lässt jetzt tatsächlich die Gmail-Adressen ändern. Offenbar bereitet Google das vor, dass die Leute ihre Gmail-Adressen ändern können. Übrigens betrifft es nicht die google.com-Mails, sondern nur die gmail.com-Adressen, ja, und bisher jedenfalls. Und da gibt es jetzt eben wo demnächst die Möglichkeit, das zu ändern, ohne dass man seine alten E-Mails oder Ähnliches verliert. Ja. Das hat man eigentlich deswegen gemacht und das fand ich eigentlich auch ganz gut. Die Nachfrage da zu so einer Funktion war eigentlich relativ hoch, weil das Problem ist, wisst ihr, so Gmail gibt es schon sehr lange und wenn ihr vor, was weiß ich, zig Jahren dann irgendeine E-Mail gemacht hat, die euch jetzt heute zum Beispiel dann wieder sehr albern vorkommt oder sogar peinlich ist, ja, dann hier, so Verge hat zum Beispiel als Beispiel geschrieben, ja, jeder, da hat sich dann halt irgendwie so ein Teenie aus, was weiß ich, aus Jux-Gründen, weil er das besonders cool fand, dann Lazy Sexy Cool 3030 genannt, ja. Er ist jetzt halt, sagen wir mal, wenn man dann, ja, vielleicht ein bisschen älter ist und jetzt einen ernsten Job hat, ja, und dann will man vielleicht nicht unbedingt seine E-Mail-Adresse rausgeben, wenn sie heißt Lazy Sexy Cool 3030, okay? Das ist echt mies. Ja, und deswegen ist es eigentlich ganz gut, dass die das machen. Es gibt da allerdings ein paar Einschränkungen. Und zwar einmal, man kann es nur einmal pro Jahr machen, ja, mehr nicht. Und man kann nur drei neue Adressen auf einmal generieren. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist das übrigens ein Alias. Ja, also das wird wohl intern eher wie ein Alias behandelt. Und eigentlich ist das eine Funktion, die jeder größere Mail-Anbieter heutzutage schon beherbergt. Von daher, das, was jetzt hier groß so als neue Gmail-Adresse oder umbenannte Gmail-Adresse, ist in Wirklichkeit eigentlich ein Alias. Aber das ist nicht weiter schlimm, weil wenn der intern gehandhabt wird und eben nicht als Alias sichtbar ist, nach außen hin, komplett versteckt, dann spielt es eigentlich auch keine Rolle, dann ist es so gut wie eine neue E-Mail-Adresse, aber die Daten gehen eben nicht verloren. Und das ist ja auch wichtig. Jo, und das nächste ist, Samsung fängt schon wieder an mit dem, ja, ich kann's fast nicht mehr hören, dem Display auf dem Kühlschrank. wie oft wurde das schon probiert? Ne? Und ich weiß nicht, warum man unbedingt ein Display auf den Kühlschrank packen muss. Internet war es früher, ein Browser und alles Mögliche. Und jetzt kommt Gemini auf den Kühlschrank. Ja, warum? Warum der Kühlschrank? Ja, also ich weiß es nicht genau, aber ja, immerhin gibt es eine Entwicklung. Es hat zwar damit jetzt nichts zu tun, aber es gibt eine Entwicklung. Es gibt bereits, ich weiß leider nicht mehr, wer das anbietet, aber es gibt einen Anbieter, der hat tatsächlich ein Display, wo man das Bild einer Kamera im Kühlschrank sehen kann. Und kann dann quasi, ohne den Kühlschrank zu öffnen, quasi hineingucken, was ist drin. Das wäre für mich eine lohnende Sache. Auch wenn die Kamera und das Display natürlich etwas Strom verbrauchen, ist es unbestreitbar weniger Strom, als wenn man den Kühlschrank aufmacht, da reinguckt und wieder zumacht. Leider habe ich eine dumme Angewohnheit. Ich gucke wirklich so oft rein, weil ich mich nicht entscheiden kann, was ich dann essen soll. Ja. Und es kostet natürlich jedes Mal Unmengen Strom, weil Kälte entweicht, Kühlschrank wird zugemacht, der Kühlschrank muss wieder anfangen zu arbeiten. Und das kann man dann eben sparen, wenn man hier sehen kann, was im Kühlschrank ist. Dann brauche ich den nicht aufzumachen. Und dann ist es eigentlich schon ein Vorteil. Und das, okay, das dann kombiniert mit Gemini, ich weiß zwar nicht, was ich damit machen soll, ja, da wäre es schon einfacher, wenn es, oder logischer, wenn es zum Beispiel mit Amazon, mit einem Echo verbunden wäre, dann könnte ich nämlich zum Beispiel gucken, oh, ich brauche mal wieder Bier, ja, mein Bier ist leer, mein Asahi 0,0 ist leer, Katastrophe, oder es sind nur noch 3 Dosen da, ja, Katastrophe, ne, und dann hallo, ne? Bestellen mal 20 Dosen Asahi 0,0. Ja? Und dann kommt es geliefert und dann räume ich das ein und dann bin ich wieder froh, weil dann ist mein Grundnahrungsmittel wieder vorhanden. Ja, aber ansonsten, wenn ihr jetzt sagt, naja, okay, also das braucht man jetzt eigentlich nicht, dann kann ich euch da leider nicht widersprechen. Also die Euphorie von einem Display, auch selbst mit Kamera und Gemini auf einem Kühlschrank, ist doch bei mir ziemlich gering. Selbst ich als Tech-Nerd kann mir bessere Plätze vorstellen als der Kühlschrank für so ein Display. Und das würde ich dann vielleicht lieber ein Smart-Home-Device oder ähnliches in die Küche stellen, ja, das dann nebendran ist. Und ja, ich weiß nicht, also ich stehe mich nur ungern vor den Kühlschrank und mache irgendwelche Sachen. Ja. Naja. Okay, gut. Notebook LM bekommt jetzt auch ein Gemini 3 Upgrade. Und das habe ich übrigens gar nicht auf dem Plan gehabt, dass Notebook LM bisher gar kein Gemini benutzt hat. Jedenfalls nicht in dem Ausmaß. Und jetzt wird eben dadurch, durch die Nutzung von Gemini 3, was eben das Gemini 2.5 Flash ablöst, soll das dann eben deutliche Verbesserungen bringen. Mal gucken, das wäre auch schon nötig, denn seit jetzt diese Videozusammenfassung oder die Videopräsentation eingekehrt ist in diesem Bereich, konnte man doch sehen, dass da noch was passieren muss. Also wenn man so eine Präsentation macht und es ist so langweilig, ich habe es ja probiert und wie gesagt, ich wollte es irgendwie reinbringen als Video oder ähnliches, damit ihr das mal sehen könnt, aber das war so langweilig für ein kleines, kurzes Thema, ich weiß nicht, wie viele Minuten, das waren viel zu lang und langweilige Folien, also das ist das beste Beispiel gewesen für eine Präsentation, wo garantiert jeder nach 2 Minuten einpennt. Ja, also da hätte ich wirklich mehr erwartet. Vielleicht kommt jetzt mehr durch Gemini 3. Ja, vielleicht kann man da auch dann erwarten, dass es sowas wie ein echtes Video ist und so. Ja, also mehr Pep und mehr Funktionen. Und dann wäre das Ganze gut. Zur Recherche soll das Gemini 3 ja eingesetzt werden. Und auch da gibt es durchaus berechtigte Verbesserungswünsche. Aber insgesamt ist Notebook LM ja schon eine interessante Sache. Ich hatte ja schon einige, die Diskussionen, Audiodiskussionen, die komplett mit Notebook LM erstellt wurden, hier in der Sendung eingebunden. Übrigens, warum mache ich das nicht häufiger? Ja, werdet ihr euch jetzt fragen. Wenn ihr denkt, dass ich irgendwie was hätte gegen KI oder sonst irgendwas, das seid ihr wirklich schief gewickelt. Ich habe heute ganz, ganz böser Rant noch in der Rios Wochensicht abgelassen, wegen diesen dauernden Anfeindungen an KI-Systeme. Das ist die Technologie der Zukunft. Die geht nicht mehr weg. Fertig. Ja? Das ist so, wie wenn man gegen Smartphones kämpft. Okay? Das ist einfach ein Ding, das ist ein Fakt geworden. Ja? Und ich bin nicht gegen KI. Ich heiße KI willkommen, wenn es doch nur echte KI wäre. Ist es aber nicht. Immerhin Beste, was wir haben können im Moment. Alles klar. Gut, sehe ich ein. Nur die Sache ist halt, ich kann diese Audiodiskussion oder diese Interaktion zum Beispiel mit Gemini nur schlecht in den Podcast hier einbinden. Ja, das ist schwierig, ja, hier das zu machen, denn einmal, wenn ich live mit Gemini sprechen möchte, muss ich hier natürlich über das Mikrofon, das zum Glück einen Eingang hat, hier quasi per Klinkenstecker mein Smartphone verbinden. Ja. Das gibt leider immer Störungen, habe ich gemerkt. Also ist nicht optimal. Und dann, wenn ich das anders mache, zum Beispiel bei Notebook LM wird es ja vorher generiert und ich kann es dann in die Sendung einbinden. Ja, dann muss ich halt eben die Datei hier editieren. Ist eigentlich keine große Sache, aber wisst ihr, manchmal sind kleine Dinge, brauchen sehr viel Zeit. Ja, und es sind eben sehr viele Arbeitsschritte, die ich da machen muss. Ja, und der Podcast hat ja immer so eine Art Live-Charakter. Das heißt, ich probiere so wenig wie möglich zu editieren. Ich quatsche die meiste Zeit, die meiste Podcast-Folge ist also quasi von ein bis aus ohne Schnitt direkt durch. Manchmal muss ich es machen. Ja, manchmal tue ich auch das bisschen wegmachen. Ja, weil es ist oftmals zu viel, dann editiere ich es raus, ja, aber ansonsten ist es eigentlich so Live-Charakter. Und ich finde, das ist eigentlich auch ganz gut. Sowas hatte ich mir auch immer vorgestellt. Ihr wisst ja, eine Zeit lang war mal der Uncast und auch die Rios Wochensicht ein Live-Video-Stream, ja, mit Aufzeichnung, was dann als Audio-Stream aufgezeichnet zu hören war. Das ging jetzt so lange, ja, weil es halt sehr viel Arbeit produziert hat für, naja, sagen wir mal, wenig Nutzen. Ich konnte nicht wirklich viel zeigen. Man hat nur mein Gesicht gesehen und Mo's Gesicht und wir haben gequatscht halt. Das hat nicht viel Mehrwert gehabt. Ja, das ist immer das Problem. Ich finde, wenn man ein Video macht, ein Videopodcast, dann muss man auch irgendwelches Material bringen und nicht nur das Gesicht, wie etwas erzählt. Das kann dann auch per Audio gehen. Das ist verschwendete Ressourcen sozusagen. Ja, und deswegen mache ich das halt so nicht gerne und habe es bisher auch nur wenige Male gemacht, weil ich eben hier quasi durch das Reineditieren weil es eben sehr viel Aufwand ist, also im Vergleich dazu und eben ein bisschen den Live-Charakter halt auch stört. Wobei das alles wird nochmal überdacht werden in dem neuen Podcast, ganz klar. Ich werde auch übrigens ein neues Mikro nutzen beim neuen Podcast. Das ist schon da. Ich habe heute noch das alte Mikro mal genommen. Und da bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Ich hoffe, die Soundqualität ist gut, weil das ist auch, ja, sagen wir mal, ich muss das auch nehmen. Das ist ein DJI Mini Mic 3, glaube ich, nennt sich das. Und also erste Tests waren außergewöhnlich gut und da habt ihr auch weniger das Problem, weil ich wurstel hier dauernd rum, ich muss hier recherchieren, also ich gucke hier Sachen und mach was, ne, nebenbei, weil ich da für die Sendung das während ich spreche auch vorbereite, schon der nächste Teil und so weiter, ne? Ja, Multitasking, ne? Aber das Problem ist, wenn ich jetzt zum Beispiel so spreche, ja, ist alles gut, aber wenn ich mich jetzt zum Beispiel zum anderen Computer drehe, ja, und dann merkt man, dass ich eben nicht mehr so direkt ins Mikrofon spreche und wenn ich dann wieder zurückgehe, das alles ist halt irgendwie anders, ja, und dann mit diesem Mikro, das ist so ein Lavalier-Mikrofon, das mache ich mir dann hier so ans Hemd und dann geht's los. Und egal wohin ich gucke, ist es immer gleich und der regelt auch den Sound super gut. Das heißt, wenn ich leise spreche, regelt er ein bisschen hoch. Wenn ich lauter spreche, regelt er ein bisschen runter. So, dass es schon von vornherein ein bisschen gelevelt ist, was ich natürlich mit dem Tenacity hier, mit meiner Audio-Editor-Software natürlich auch nochmal mache. Also ich mache hier auch einen Kompressor drüber und level das Ganze nochmal ein bisschen aus, ja, damit das eben so einigermaßen gleich ist. Nicht, dass der eine Teil eben extrem laut und der andere kaum zu verstehen und dann passe ich das so ein bisschen an. Ja, ihr seht also jede Menge Sachen, was man da berücksichtigen muss. Ja, und das ist übrigens auch, wenn ich da von Notebook LM eine Audiodatei reinbringe, dann ist die extrem laut. Extrem laut. Wahnsinn. Und dann muss ich die gleich schon mal hier mit Amplify, also den Soundlevel niedriger machen und dann später nochmal mit dem Kompressor. Also ich muss es quasi doppelt bearbeiten. Ja, sonst wird es nichts. Tja, viele, viele Probleme, wie ihr seht, und das ist nur die Spitze vom Eisberg, was da alles los ist. Von daher konnte ich auch den Mo irgendwo verstehen, der dann gesagt hat, ah komm, ich hab jetzt wirklich, ich kann's nicht mehr machen zeitlich, ne? Ist klar. Und weil das war wirklich, sowas kostet wirklich Zeit. Und ihr werdet nicht glauben, wie viel Zeit hier dieser Podcast oder diese Podcasts hier kosten. Das ist unglaublich. Da ist es nicht mit einem Tag getan oder so. Ja. Gut, das Foldable Phone Failure 2025. So schreibt Android Central, soll sich nicht fortsetzen. 2026. Foldable Phone Failure, ja. Es hat nämlich nicht die Erwartungen erreicht, die hineingesteckt wurden. Viele Firmen haben Foldables gemacht, aber die Verkaufszahlen liegen eben noch weit hinten dran. Und naja, ob das 2026 jetzt, wie Android Central behauptet, tatsächlich besser wird, das wird sich erst noch zeigen. Meiner Meinung nach sind es immer noch die zwei wichtigsten Faktoren. Und zwar einmal das desolate Display, das heißt das Display, das kaputt geht mit dem Fingernagel. Offenbar haben sich die Firmen damit abgefunden, dass es eben per Design so ist. Aber die Nutzer werden sich damit nur ungern abfinden, denn wer schon mal ein 1.899 € Gerät gekauft hat und fährt dann mal mit dem Fingernagel drüber und das Display ist, hat einen permanenten Kratzer und Delle drin und bringt es dann zum Händler, der das austauschen soll und dann wartet man wochenlang drauf unter Umständen, wenn gerade viel los ist und dann werdet ihr sehen, dass diese Leute das nur ein einziges Mal kaufen und dann nie wieder. Ja. Das ist also ein Problem. Und der nächste Punkt ist natürlich, und das ist der wichtigste Punkt, der Preis. Wenn ich ein Gerät für 1.899 hole, dann muss das Ding das muss mir morgens Kaffee kochen. Und was weiß ich, also das Ding muss alles können, ja. Und muss halten bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag und muss das Beste vom Besten sein. Okay, wenn das Gerät 500 Euro kostet, dann darf das auch gerne mal eine Delle kriegen, wenn ich mit dem Fingernagel drüber fahre, dann ist es nicht ganz so schlimm, ja. Dann ist es halt so, ja, okay. Und dann braucht es auch, kann das gern ein normales Telefon sein. Ja, seht ihr? Und das ist eben genau dieses große Problem, was die Flip-Phones haben, die Folding-Phones wohlgemerkt. Die Flip-Phones kamen ja schon ein bisschen besser an, weil sie sind halt kompakter einzustecken, aber man hat trotzdem ein großes Smartphone mit 6,5 oder bis 6,8 Zoll Display, wenn man es ausklappt. Ja, da hat man natürlich das gleiche Problem, aber die sind, also da gibt es wenigstens ein paar Modelle, wo etwas günstiger sind. Trotzdem, der Preis bleibt nach wie vor das große Problem. Und bei den Folding Phones ist es natürlich sehr, sehr massiv. Das ist übrigens der Grund, warum ich mir auch keins geholt habe. Eigentlich denkt ihr, und da denkt ihr richtig, so ein Tech-Freak wie der Rio, da müsste sich doch auf jeden Fall so ein Teil holen, weil das Ding ist ein Smartphone und Tablet in einem. Ich bin so heiß drauf gewesen, Smartphone und Tablet in einem, her damit, will ich haben, auf jeden Fall. Aber dann kam eben das, einmal der Preis ist lächerlich, sorry, da kann ich mir ein Smartphone und ein Tablet holen und bin deutlich, deutlich billiger. Ja. Und das Problem mit dem Display, das ist halt für mich sehr, sehr frappierend und das kann ich nicht einsehen. Ich gehe zwar sehr pfleglich mit den Geräten um, aber das ist mir zu haarig. Das ist einfach nicht okay. Ich weiß noch, als ich hatte ganz, ganz früher mal den Original iPod. Ja, den mit dem Drehrädchen. Wisst ihr noch? Ja, in weiß. Ne? Und dann habe ich ausgepackt, habe den eingesteckt und innerhalb von 5 Minuten war der erste Kratzer drauf. Also ich habe noch nie etwas gesehen, wo so leicht zerkratzt wie der iPod, der Originale. Unglaublich. Ja. Das war der letzte iPod, den ich mir geholt habe. Ich habe mir dann einen Arcos 20 GB Festplattenplayer geholt. Das Ding war so geil. Ja, so genial. Ich würde mir wünschen, es würde heute sowas noch geben. Dann könnte man nämlich statt einer 20 GB Hard Drive, könnte man dann nämlich 1 Terabyte SSD reinmachen. Hätte man dann die Größe so ein bisschen größer vielleicht wie ein SSD Case oder Enclosure. Und dann hätte man den ultimativen MP3-Player. So, okay. Aber naja, das ist schon wieder was anderes. Nur, seht ihr, das Problem ist, wenn man viel Geld ausgibt, dann muss es auch halten. Dann muss es perfekt sein. Und zwar möglichst viele Jahre. Ja, wenn man nicht so viel Geld ausgibt, der Arcus, der hat, glaube ich, die Hälfte gekostet von dem iPod. Hat aber statt, weiß nicht mehr, wie viel, ich weiß nicht mehr wie viel, also jedenfalls hat er mehr als das Doppelte an Musik gehabt. Naja, ich glaube, als der rauskam, war sogar der iPod noch bei ganz, ganz wenig, also zig mal mehr Speicher, 20 GB waren damals jede Menge Speicherplatz für so einen Player, unglaublich viel. Da hat man gedacht, das kriegt man niemals im ganzen Leben voll. Ne? Der hat einen Bruchteil gekostet von dem, was ein iPod kam. Ja, den habe ich immer dabei gehabt, den habe ich schon mal überall hingeschleift, ja. Den habe ich sogar schon bei Anime Conventions für Interviews zu führen mit Mangagas, ja, habe ich den schon dabei gehabt und zum Aufzeichnen konnte man nämlich auch mit aufzeichnen und so. Es war einfach cool, weil man das überall dabei hatte. Ähnlich wie heute so ein Smartphone, ja, das hat man jetzt auch überall dabei, ja. Aber genau das ist es. Diese Art von der Benutzung geht eben wieder verloren, wenn man ein Foldable hat, wo man schon leicht das Display kaputt machen kann. Also das ist, denke ich, das größte Problem. Von daher bezweifle ich noch, ob die Foldable Phones wirklich 2026 einschlagen. Ein Ding könnte aber passieren. Es wird ja gemunkelt, dass Apple demnächst ein Foldable Phone rausbringen will. Wenn das 2026 kommt, ja, dann könnt ihr dreimal raten, was passieren wird. es wird einen Foldable Boom geben, weil wenn Apple was rausbringt, ist es ja egal, ob das Display kaputt geht oder nicht, wenn man es nur kurz anguckt. Oder die haben eine spezielle, wahnsinnige, super Technologie entwickelt, die ich mir noch nicht vorstellen kann, ja, die verhindert, dass das Display so leicht zerkratzt. Das wäre natürlich dann wirklich revolutionär, aber das Wort ist schon so überbeansprucht. Ne? Okay, und was haben wir noch? Das OnePlus Turbo soll tatsächlich jetzt global starten. Ja, und damit ein schnelles Gerät, das viel Batterie hat, ja. 9000 mAh Akku soll das Teil haben. Da bin ich mal gespannt, wie das hier in der EU dann läuft. Ob das machbar ist. Ich sag ja, es ist machbar, weil man sieht's ja auch. Es gibt ja auch nach wie vor die 20.000 mAh Smartphones, ne? Kein Problem. Aber das ist halt ein Top-Gerät mit einer großen Batterie, während die anderen, die Outdoor-Geräte, meistens so, naja, nicht ganz so High-End sind. Ja, also Ulefone und so, die haben zwar schon ein paar High-End-Geräte drin mit 15.000 und 20.000 mAh Akku, aber trotzdem, das ist jetzt nicht so, ich sag mal, nicht so massentauglich, weil es halt doch schon Riesendinger sind. Wie es beim OnePlus Turbo aussieht, weiß ich nicht ganz genau. Kommen tut es jedenfalls mit einem Snapdragon 8S Gen 4 und damit zählt es natürlich schon zu den schnelleren Geräten. 80 Watt Wire Charging, OLED Display drin mit 1,5K Auflösung, 165 Hertz Refresh Rate, was überdurchschnittlich ist. Ja. Und komisch ist, dass das Gerät den Codenamen intern Volkswagen besitzt. Kein Witz. Und dürfte klar sein, dass sie diesen Namen nicht verwenden dürfen. Ja. Es ist aber halt auch nur ein interner Codename, den geht ja eigentlich niemand was an. Da kann den auch niemand was da ins Bein pinkeln. Ne. Aber, okay. Soll, wie gesagt, global starten, aber eine Timeline gibt es noch nicht. Abwarten, wenn es dann in China vorgestellt wird. Und dann werden wir sehen. Gut. Nächstes, Samsung Galaxy S26 hat ein Problem in Zukunft wegen den Speicherpreisen. Das wird auch diskutiert hier bei Android Central. Da wird erwartet, dass das S26 sehr viel teurer wird als der Vorgänger, was natürlich äußerst kritisch wäre. Ein bisschen Geld könnten die einsparen, wenn sie tatsächlich ihre Samsung Exynos Prozessoren verwenden würden statt dem Snapdragon 8 Elite Gen 5. Und das wäre möglicherweise eine Lösung. Aber so wie es aussieht momentan, ist das Handy geradezu, verflucht, um eben einen hohen Preis zu bekommen, wegen dieser aktuellen Situation momentan. Ja, das wird nicht nur bei Samsung so sein, das wird auch noch bei vielen anderen Smartphones sein. Ich bin mal gespannt, wie das mittelfristig auch mit dem Xiaomi 17 Ultra wird. Da sind die Preise ja jetzt bekannt geworden. Und wie erwartet ist das sehr, sehr teuer. Ja, aber es sind auch die Daten jetzt offiziell, ist jetzt alles offiziell gelauncht in einem oder bei einem Event in China natürlich. Und das Xiaomi 17 Ultra hat ein 6,9 Zoll OLED LTPO Display mit 2600 x 1200 Bildpunkte, also 420 ppi, was sehr gut ist meiner Meinung nach, und eine variable Refresh Rate von 1 bis 120 Hertz, HDR10 Dolby HDR10 Plus und Dolby Vision sind ebenfalls unterstützt. Und ist geschützt bei Xiaomi Ceramic Glass 2.0. Also die verzichten auf Gorilla Glass und setzen auf ihre eigene Entwicklung. Ja, gut, muss ich sagen. Das bringt der Industrie wieder ein bisschen Schwung, finde ich. Und Corning kann sich da nicht mehr ausruhen, denn was die bisher an Verbesserungen gebracht haben, ist ehrlich gesagt nicht zufriedenstellend. Man sieht kaum Unterschiede. Und ich denke, vielleicht bringt da ein bisschen wirtschaftlicher Druck dann auch bessere Ergebnisse. klar, Snapdragon 8 Elite Gen 5 ist mit drin, logisch. Und das soll optimiert sein. Man hat ein Liquid Cooling Pump System, also mit Flüssigkeitskühlung, hoffentlich eine echte Flüssigkeitskühlung, nicht nur wieder eine Vapor Chamber oder sowas. Und dann eben soll das Ganze eine thermische Verbesserung bei mit etwa 50% bringen. Ja, gut, okay. Wollen wir hoffen, dass das tatsächlich so ist, denn der Prozessor wird es brauchen, wenn damit wirklich was gemacht wird. Dann wird das Teil heiß, dann wird runtergetaktet und dann habt ihr ja ein Gerät, das eben die Prozessorleistung von vor zwei Generationen hat. Ja, das ist leider das Problem. Hoffen wir, dass sie das hingekriegt haben. Ja. Optisch sieht das Telefon richtig gut aus mit diesem silbergrünen, also diesem grünen Gehäuse mit silbernen Sprinkles drin. Ja, richtig genial. Wunderbar, endlich mal was, wo nicht so langweilig ist, dass einem die Füße einschlafen, ja, also weiß, schwarz und das war's, ne, ah, grau, ja, grau, genau, grau geht ja, und nein, die haben gesagt, so, wir wollen auch mal was mit einer echten Farbe machen, ja, und das finde ich absolut genial, grasgrün mit weißen Punkten, cool. Und das, ja, die Kamera, 1-Inch, Light Fusion 1050L, zusammen entwickelt mit Leica. Zumindest zählt das eben für diese Leica Edition. Ja, es gibt nämlich zwei Editionen. Also Leica-Kameras sind es bei allen, nur es gibt da noch eine Edition, da komme ich gleich noch dazu. Ja, also die normale Version hat jedenfalls diesen eben genannten Prozessor, 50 Megapixel Auflösung, ja, und 14 EV Native Dynamic Range, also wird es sehr, sehr gut sein von den Beleuchtungsvarianten. Kann man also nichts sagen. Dann Telefotolinse ist eine 200 Megapixel Leica mit fortlaufendem optischen Zoom, ja, und unterstützt eben einen verlustfreien optischen Zoom zwischen 75 mm und 100 mm. Ja. Ich weiß jetzt leider nicht, was das für Vergrößerungseinheiten sind, aber okay, ich glaube, kann man sich irgendwie ausrechnen. Nein, dann braucht man noch mehr Angaben von der Linse. Okay, kann ich jetzt nicht liefern. Ist halt so, wir werden es das sicherlich noch nachholen. Und ansonsten finde ich, ist das natürlich dann schon der absolute Hammer. Und es ist auch noch eine Funktion drin, die dann eben 30 cm Telefoto-Makro-Aufnahmen liefert. Nicht ganz so gut, wie das bei dem Sony Xperia 1 Mark 6 der Fall ist, ja, aber trotzdem ist das sicherlich beachtlich, was da los ist. Dann Ultraweitwinkelkamera, 50 Megapixel Auflösung und Front-Facing-Kamera ebenfalls 50 Megapixel. Alle Kameras unterstützen mindestens 4K 60 Frames pro Sekunde. Bei der Hauptkamera kann ich es noch nicht genau sagen, weil da die Angaben fehlen. 6800 mAh Akku, zumindest mal in der chinesischen Version. Mal sehen, wie viel das dann bei uns ist. Hoffentlich nicht weniger, denn es braucht viel Saft, dieses Gerät, und natürlich auch die Kamera und das Display, weil es ja auch sehr, sehr groß ist. Ja, dann eine andere Ausstattung, Dolby Atmos, USB-C 3.2 Gen 2, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, natürlich NFC und IP66, 68 und IP69 gegen Wasser und Staub. So, und dann kommt die Leica Edition, die ist, ja, könnt euch natürlich vorstellen, nochmal teurer, hat aber dafür einen Ring um diese Kameralinse. Übrigens gibt es die nicht in grün, diese Edition, die gibt es in grau und schwarz. Ah, okay, also, ne, wenn ihr Profi-Fotografen seid, ne, dann nur schwarz und weiß, schwarz und grau. Naja, okay, jedenfalls dieser Ring, damit kann man den Zoom einstellen oder die Schärfe, je nachdem, ne? das finde ich absolut genial. Damit hat man dieses haptische Feeling von einer normalen Fotokamera, also diese Spiegelreflexkameras, ne, wo man dann immer vorne an der Linse rumdrehen muss, ne, und alles verwackelt. Ne, bis, ne. Ja, aber das Gefühl hat man dann hier auch, wenn man es will, mit dieser Möglichkeit, das so einzustellen. Das finde ich eigentlich ganz okay. Das gibt sicherlich nochmal einen richtigen Kick dazu. Und ja, ich denke, das wird nochmal für einige so das letzte Tüpfelchen auf dem i sein. Ja, ob das jetzt den Preis wert ist, das ist wieder eine andere Sache. Aber die Software, die dabei ist, die ist genial, denn bei dieser Leica Edition gibt es nämlich auch die Software Leica Moment, ja, mit M9 Color Rendering und Monopan 50 Black and White Filmsimulation und ein klassisches 3 zu 2 Full Frame Ratio, Aspect Ratio. Ja. Also hört sich das alles sehr professionell an. Ich weiß nicht genau, ob jetzt wirklich Profis das nutzen, aber man sieht ja, der Trend auch bei Profifotografen geht meistens schon oder geht oft schon jetzt Richtung des Smartphones, weil eben für 80% aller Fälle ausreichend ist bei diesen extrem genialen Kameras mittlerweile, die da verbaut sind und der Software. Aber ich weiß nicht genau, ob das jetzt hier, naja, sagen wir mal wirklich. Ihr wisst ja immer so, das mit dem Profi ist immer so eine Geschichte. Klar, es werden einige Profis das benutzen und einige Profis werden sagen, Entschuldigung, was soll ich mit dem Kinderspielzeug? Ja, das ist halt mal so, kann man nichts machen. So, und jetzt kommen wir zu den Preisen. Das muss ich ein bisschen ausholen, weil es bringt euch jetzt nichts, wenn ich die chinesischen Preise sage. Da würdet ihr euch nur freuen und dann herb enttäuscht werden, denn genau das ist ja das Problem. Ich guck mal, irgendwo hatte ich hier noch die Preise von Übersee. Ich muss mal schauen hier. So, da gucke ich mal. Hier müsste doch irgendwas dabei stehen. 999. Ah, wo habe ich das? Moment, ich gucke da mal nach. Oh ja, also ich habe leider nichts gefunden. Ja, jetzt seht ihr, das war mal. Jetzt habe ich mal ausnahmsweise den Stream kurz angehalten, ja, so für eine Minute und habe mal geguckt. Aber es ist tatsächlich so, ich finde keinen Preis natürlich klar. Ich denke auch, die offiziellen Preise sind da auch noch nicht festgelegt. Und von daher schätze ich mal, war's das dann auch, ja, mit den angegebenen Preisen momentan. Wir müssen einfach warten, bis es dann bei uns wirklich erscheint. Aber ich kann euch eins sagen, wenn ich mir so die chinesischen Preise angucke, dann werdet ihr mit so viel Geld rechnen müssen, vor allem für die Leica Edition. Das wird abartig werden. Also, ich glaube, die Folding Phones von einst werden jetzt so ungefähr in dem Preisbereich, oder da in diesem Preisbereich wird das Xiaomi 17 Ultra liegen. Es ist abartig und ja, gut, natürlich, das Telefon ist jetzt sowieso für mich, kommt es nicht in Frage. Bin eigentlich mit dem Sony zufrieden. Ich habe ja gesagt, bis 2028, Ende 2028 werde ich das auf jeden Fall halten, das Sony. Und ja, von daher, ich denke mal, das wird eben hier sich noch ergeben mit den Preisen, aber es wird nicht in meinen Bereich kommen, was ich sage, okay, das finde ich okay. Ja, weil ich glaube nicht, dass ich das okay finde. So, jetzt muss ich mal gucken. Ich nehme übrigens einen neuen Browser seit neuestem. Das hat zwar jetzt mit dem Ancast eigentlich nicht viel zu tun. Und zwar bin ich umgestiegen von Firefox auf Flop oder Floppy. Ja, das ist ist ein japanischer Adaption von Firefox. Ist aber auch in Englisch, also kein Problem. Nur der ist voll customizable, ja, unglaublich. Aber gibt's nicht für Android, ist jetzt, also noch nicht für Android, ist jetzt nur hier auf Linux. Hier gibt's natürlich auch für andere Systeme, aber eben nicht für Android. Nur, ich weiß nicht, warum ich das jetzt erwähne, ja, weil ich da gerade jetzt hier im Hintergrund rumwurschtel damit. Vielleicht deswegen. Naja. Gut, soviel zum Xiaomi 17 Ultra. Also es wird ein absolutes Hammerphone sein, aber damit ist nicht genug. Xiaomi hat ja jetzt eigentlich mit dem Ultra, denkt man, okay, jetzt sind alle Xiaomi 17 Telefone draußen. Ihr wisst ja, da lässt sich Xiaomi ja immer sehr viel Zeit. Jetzt haben wir 17, das 17 Pro, dann 17 Pro Max und das Ultra. Und jetzt halt euch fest, es kommt noch ein neues Xiaomi 17, was es bisher so in der Form noch nie gab. Man möchte offenbar ein extrem schnelles Gerät machen mit Snapdragon 8 Elite Gen 5, aber das Ganze relativ günstig halten. Laut dem Leaker Digital Chat Station soll das Teil 6,8 bis 6,9 Zoll Display haben, ja, und eben die Snapdragon 8 Elite Gen 5 Plattform bedienen. Periskop-Kameralinse. Ja. Bisher heißt das Gerät H1. Das wird wahrscheinlich aber nur eine interne Bezeichnung sein. Und könnte sehr, sehr interessant sein. Mal sehen, wie die das positionieren. Möglicherweise ein Gerät, das nicht so stark auf die Kameras fixiert ist, trotzdem aber auf die Leistung fixiert ist und vielleicht etwas günstiger ist als das Ultra. Aber da muss man eben erstmal abwarten. Jedenfalls ist ja schon Wahnsinn, dass es jetzt noch ein zusätzliches Gerät gibt in dieser Reihe. Ja, wow. Jetzt blickt bei keiner mehr durch. Naja. Xiaomi Watch 5 ist ebenfalls vorgestellt worden und ja, die hat jetzt auch ECG endlich, ja, also Elektrokardiogramm, EKG-Funktion, ja, und EMG und bietet jetzt, ja, damit das ganze Programm, was man eigentlich braucht. EMG ist übrigens so ein Muskelsignalsensor, ja, das ist das erste Mal, was da oder dass es in einer Smartwatch eingesetzt wurde. Und damit soll man eben so Kontrollen machen. Ich weiß nicht genau, was da jetzt das erste Mal sein soll. Das kann man ja auch mit der Apple Watch Ultra machen. Ja, keine Ahnung. Also hier mit dem Finger und sowas könnt ihr dann bedienen. Ja, keine Ahnung, was da jetzt anders ist. Okay, egal. Und die ganzen anderen Funktionen eben auch, 150 Sportmodis und gibt's in Khaki, Armband, in Schwarz und auch in Leder und ein 3D gedrucktes Titaniumband. Ja, wow. Ja, HyperOS-System ist natürlich drauf, logisch, und die Uhr kostet dann in der großen Variante mit eSIM umgerechnet $327, also gerechnet bis zu 499 Euro in Europa, beziehungsweise 284, das kann dann bis zu, würde ich mal sagen, 399 kosten für die Version, die Standardversion ohne eSIM. Gut. 47 mm ist jedenfalls groß genug, um sie als Uhr durchgehen zu lassen, nicht so ein kleines Modeaccessoire. Ja. Und 1,54 Zoll AMOLED-Screen ebenfalls verbaut. So, dann haben wir noch das Xiaomi Mix 5. Auch das wird nämlich jetzt gemunkelt, dass das zurückkommt. Ihr könnt euch vielleicht noch an die Mix-Serie erinnern. Die war nämlich sehr beliebt. Das war immer so der Vorreiter, was Technik betrifft. Noch weit vor den Xiaomi, regulären Xiaomi-Telefonen. Also wenn zum Beispiel das Xiaomi was weiß ich, 17 rauskommt, dann wäre schon vorher, mindestens ein halbes Jahr vorher, ein Gerät mit ähnlichen oder gleichen Leistungsmerkmalen unter dem Mix-Label vorhanden gewesen. Irgendwann haben die das Mix-Label dann eingestellt und jetzt sollte es wieder kommen. Ja, das wäre natürlich schön, weil dann könnte man erwarten, dass absolute Hightech da quasi verbaut wird, wie so eine Art Bleeding Edge Phone, ja, wo wirklich das Maximale drin ist, ja, was geht, und wo auch Xiaomi ein bisschen mit experimentieren kann, sich so wagt, etwas zu tun, was sie jetzt bei der normalen Reihe nicht tun würde. Ja, da gab es ja auch mit Display beispielsweise Überlegungen, ja, zum Beispiel, dass das Display, das ganze Smartphone, ein Display ist, keine Bezels mehr sozusagen. Und das wurde dann halt ja auch irgendwann gemacht, ganz normal, aber halt, diese Visionen, die könnten eben für diese Mix-Reihe dann wieder eingesetzt werden. Hoffen wir da also, dass es tatsächlich Realität wird, dass die Mix-Reihe wieder neu aufgelegt wird. Ich fand es nämlich immer ziemlich cool, dass man quasi so ein Tech-Preview sehen kann, aber natürlich voll funktional. Das ist doch was. So, jetzt haben wir das Realme 16 Pro Plus. Nicht zu verwechseln mit dem Mi Note 15 Pro Plus 5G. Ja, ich weiß, ziemlich abgedreht. Und auch hier ist es so, ja, es gibt es 16 Pro 5G, 16 Pro Plus 5G und was weiß ich noch alles möglich. Es gibt bestimmt auch egal. Ihr wisst ja, es ist eine Katastrophe momentan von diesen Bezeichnungen. Aber interessant ist bei diesem Gerät, dass das Design von einem japanischen Designer gemacht wurde, Naoto Fukasawa, der ist offenbar in der Designbranche bekannt. Ehrlich gesagt, ich habe den jetzt nicht gekannt, aber ich bin ja auch ein Design-Muffel. Ja. Ich gucke mir das Ding an, dann gefällt es mir oder es gefällt mir nicht. Hier muss ich sagen, ja, es sieht gut aus. Ja, also ich bin jetzt zwar jetzt nicht unbedingt weggebeamt davon, von diesem Gerät, aber also von dieser Optik, aber es sieht schon nach was aus. Ja. Also es gibt da mehrere Farben. Es gibt Master Gold, Camellia Pink und Master Grey. Ja. Okay, ne? Das ist, weiß auch nicht, wie man zu diesen Namen kommt, aber okay, das Meistergold, Meistergrau, ja, egal, hört sich vielleicht cool an, zumindest in China, ich weiß nicht, ob das sich bei uns so cool anhört, ne, da gibt's doch irgendwie sowas, naja, egal. Aber auf jeden Fall sieht's schon mal ja, nach was aus. Also nicht so 0815 und ich glaube, das Design ist schon in Ordnung. Wobei es mehr an die Farben geht, statt jetzt ans Design. Auch das muss ich sagen. Es ist jetzt nicht so, dass das eine ganz andere Form oder Farbe oder also Form hat, sondern es geht halt eben mehr um die Farbe. Ne? Genau. Und dieses Pro Plus, das kommt dann halt mit sehr guten technischen Daten, wobei sehr gut auch da ein bisschen, ach, wie soll ich denn sagen, nicht immer so klar ist, weil der Prozessor beispielsweise, der lässt dann was ein bisschen zu wünschen übrig, aber das ist offenbar jetzt häufiger der Fall, dass es so gemacht wird, ein Snapdragon 7 Gen 4. Also das heißt, hier wird ein bisschen gespart. Ja. Man kann es nicht verdenken, das Telefon wird nicht sehr teuer sein. Ja, da könnt ihr Ausschau halten. Momentan gibt es noch keine offiziellen Preise in Europa, aber man kann es doch schon mal im Auge behalten. 200 Megapixel Hauptkamera, 8 Megapixel Ultraweitwinkelkamera und 50 Megapixel Telefotolinse. Das ist ordentlich schon mal. Wie die Fotoqualität ist, weiß ich natürlich nicht. Da muss es erstmal Tests geben davon. Und dann Was ist sonst noch hier drin? Moment mal. Schnell mal gucken. Ja, 7000 mAh Akku, 80 Watt Fast Charging möglich. Ja, die Telefotolinse übrigens 3,5-fache Vergrößerung. Und das ist ja schon mal nicht schlecht für so ein Gerät von in dieser zu erwarteten Preislage. Übrigens, das Display ist auch 6,8 Zoll groß, also auch das ausreichend groß, nicht schlecht. Und ja, zum Master Gold wird übrigens noch geschrieben: Imagine Sunrising over Golden Wheat Fields. Oder Master Gray, inspired by calming stones by a quiet river. Oh Mann, ich habe eben ein bisschen Grunzen verladen. Von Steinen inspiriert. Ei, okay. Hi, so, das kann. Okay, also. Das ist mal wieder eine typisch japanische Designkultur, ja, von Stein inspiriert. Aber Entschuldigung, dass ich jetzt. Entschuldigung, Naoto Fukasawa-san, ja, dass ich da jetzt gelacht habe. Aber das hat sich gerade so seltsam angehört, ja. Steinen inspiriert. Entschuldigung, komm, das sei was. Ach, Mann. Okay. Also, bevor ich mich jetzt noch weiter um Kopf und Kragen rede hier. Gehe ich jetzt mal weiter und guck noch mal ein bisschen zurück, bevor wir zum Ende kommen, was hier bei Google und Samsung letztes Jahr abging. Für Google, ich habe es ja schon erwähnt, war es ein sehr erfolgreiches Jahr 2025. Die haben also unglaublich viel Pixel 10 verkauft, offenbar. Genaue Zahlen kennt man ja außerhalb nicht, aber man kann es abschätzen bei Nachfrage eben von bestimmten Läden und so weiter, und die gingen schon gut weg. Ja, also das Pixel 10 war wohl eins der erfolgreichsten Smartphones, die Google auf den Markt gebracht hat, wenn nicht sogar das erfolgreichste Smartphone. Das soll was heißen, das ist gut, sind natürlich sehr weit, weit weg von den Samsung-Geräten beispielsweise, und die haben auch ein relativ gutes Jahr gehabt, aber beide haben mittlerweile ein großes Problem. Das wird man vielleicht nächstes Jahr oder übernächstes Jahr wird man das merken. Ja, Google vor allem mit dem Prozessor. Wenn sich da nicht was tut bei der nächsten Iteration von dem Pixel, dann muss ich sagen, wird es nicht mehr so erfolgreich werden, kann ich mir vorstellen. Wisst ihr, im Moment ist halt alles auf diesem AI-Hype, und das Google Pixel ist das AI-Phone. Genauso wie das Samsung das AI-Phone ist. Auch Samsung setzt voll und ganz auf AI, und das kommt eben bei den Benutzern sehr gut an. Die wollen nämlich das haben. Ja, die, wo da jammern und immer so dagegen sind, das sind nur wieder mal so ein paar Tech-Nerds, die ja, sich verirrt haben und so. Also ich weiß auch nicht, wie ich das beschreiben soll, aber ja, sieht man in den letzten Jahren ja öfters, ja, dass man sich gerne gegen etwas stemmt, was groß ist. Ja. Das ist immer gut, ne? Also immer gegen den großen, gegen den Mainstream, ja, immer schön auf Underground und so weiter, ne? Und dann, wenn das dann noch gedeckt wird durch die Medien, dann ist natürlich ein großer Auftrieb, ja. So wird man dann die nächste Generation von Hipster heranziehen, ne? Das ist aber, glaube ich, immer so. Den Hipster gibt es, glaube ich, schon immer. Und wird es wahrscheinlich auch immer geben, leider. Aber jedenfalls, da muss ich sagen, sind die Anstrengungen halt von Google und Samsung haben Früchte getragen. Nur ich bin mir nicht ganz sicher, ob das dann auch 2026 noch das große relevante Thema ist. Das kommt drauf an, wie sich das entwickelt. AI ist halt 2025 in aller Munde gewesen, weil es halt was Neues ist, weil etwas Spannendes ist und weil die Leute tatsächlich was mit anfangen können. Aber 2026 ist das schon gegeben. Dann ist es normal. Dann erwartet man das, dass jedes Smartphone damit kommt und da auch drauf gebaut. Das werden übrigens noch einige, werden da ein Problem haben. Ja, also es ist nicht damit getan, dass jetzt Gemini oder ChatGPT draufläuft. Das muss in den System integriert sein, das muss in der Kamera integriert sein, das muss in der Fotobibliothek integriert sein, das muss überall integriert sein. Dass man eben zum Beispiel wie beim Samsung sagen kann, so jetzt mach aus diesem Foto dies und das und hier und das und setz meinen Kumpel mit rein und fertig. Ja, und dann wartet man ein bisschen und dann kommt das Bild und ja, saugeil und dann wird es geteilt über Instagram oder sonst irgendwo und cool, ja, so muss es laufen, ja, und das macht Samsung und das geht auch mit Einschränkungen beim Pixel, ja, und damit haben die natürlich sich beliebt gemacht. Nächstes Jahr wird es eben Voraussetzung sein, wer das nicht drin hat, der ist gleich schon mal dazu verdammt, schlechtere Verkaufszahlen zu haben. Aber ob das dann reicht für Samsung und für Google, die diesjährigen Rekorde einzustellen, das ist doch zu bezweifeln. Außerdem haben beide, beziehungsweise besonders Samsung, mit dem Speicherproblem zu kämpfen. Wie ich ja schon gesagt habe, die Geräte werden teurer. Weniger Leute werden diese teureren Geräte holen. Und ja, bei Google, die haben halt schon von Haus aus sehr wenig RAM drin, aber trotzdem sind sie teuer. Jetzt weiß ich nicht, was die für Spielraum haben, ob sie da halt ein bisschen vom Gewinn verzichten. Der Gewinn muss enorm sein bei diesen Pixelgeräten, glaube ich. Denn bei dieser Technik, die verbaut wird, wäre alles andere eine absolute Fehlkalkulation. Daher denke ich, dass sie noch ein bisschen Spielraum haben. Muss also nicht unbedingt viel teurer werden. Wobei das ja sowieso immer teurer wird. Aber vielleicht haben die da noch ein bisschen Puffer. Anders als Samsung. Ich meine, eigentlich wäre es für die Pixelgeräte auch Zeit, ein bisschen mehr und spendabler RAM-Größen einzubauen. Ja, gerade wegen der Nutzung von den AI-Funktionen. Das ist auch genau das Problem. Die Phones, die eben mit starker AI-Nutzung hantieren, die müssen eben auch viel Speicher haben. Ja, weil das braucht sehr viel Speicher. 4 GB waren es, glaube ich, bei irgendwo, was alleine schon vorher reserviert wird, glaube ich, bei Samsung für AI-Funktionen. Das heißt, wenn ihr 12 GB Handy kauft, habt ihr nur 8 GB frei. Der Rest ist reserviert für AI-Funktionen. Wahnsinn, oder? Also das ist schon ziemlich heftig und deswegen werden diese beiden, naja, vielleicht 2026 Probleme kriegen. Oder es kommt alles anders und die neuen, vor allem die Pixel-Geräte, das Pixel 11, ja, wird dann einschlagen und wird eben vielleicht neue Verkaufsrekorde bescheren. Das werden wir alles sehen. Und was Samsung macht, das steht ja auch noch in den Sternen. Exynos-Prozessor und dann vielleicht der Preisaufschlag doch nicht so hoch. Ja, auch das ist eine Möglichkeit. Wir werden sehen. Und das wird sicherlich 2026 wird sicherlich spannend, was diese Entwicklung betrifft, übrigens auch in vielerlei Hinsicht, Android-Entwicklung, Sideloading-Problem und alles Mögliche, das alles wird sich noch zuspitzen und was am Schluss dabei übrig bleibt, das werden wir dann sehen. Ich bin ehrlich gesagt gespannt auf 2026 mit der Entwicklung im Android-Bereich und auch im übrigen Tech-Bereich. Und auch mit den Entwicklungen, die zum Beispiel Apple in dem Bereich vorhat. Denn auch Apple muss langsam was tun. Der Unmut über die nur wenig verbesserten Smartphones jedes Jahr wird größer. Das merkt man deutlich in der Presse. Und das wird auch nicht ewig so weitergehen. Und ich denke, 2026 könnte durchaus das Jahr sein, wo Apple auch mal wieder wirklich was Neueres bringt, was wirklich Neues bringt. Sei es jetzt zum Beispiel das Foldable Phone, ja, oder vielleicht tatsächlich deutliche Verbesserungen. Und natürlich die lang erwartete Integrierung von AI in diesen Smartphones. Auch das wurde ja extrem kritisiert, weil ich habe ja schon gesagt, die Leute, ne, die verlangen das eigentlich und sind sehr, sehr enttäuscht von Apple, dass es eben nicht so ist wie beim Samsung, ja, dass sie mit ein paar Sätzen hier, was weiß ich, Fantasiebilder zusammenklatschen können. Ja. Und deswegen, ja, mal gespannt, was die da tun, softwaremäßig und hardwaremäßig, wird das alles sehr, sehr interessant werden. Ja, eins auch noch, bei Android Central wurde das auch angesprochen, die Launch-Events von Produkten. Das ist etwas, was mich 2025 auch sehr genervt hat, was dazu geführt hat, dass ich die als nur ein paar Minuten angeguckt habe und dann sogar abgebrochen habe. Das war zum Beispiel bei dieser letzten Show von Google so. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Also generell halte ich zwar das für eine gute Idee, so einen Moderator und so mit reinzubringen, oder so einen Late-Night-Show-Moderator. Ja, finde ich eigentlich ganz gut. Und das hat er auch gut gemacht. Für die Art von Moderation, die er halt gewohnt ist. Aber für ein Tech-Event halte ich das für, also gelinde gesagt, lächerlich. Das war auch vielleicht nicht ganz ernst gemeint, ja, man kann das durchaus abtun als Parodie oder irgendwas, ja, aber es war eben keine begeisternde Tech-Show. Und wenn ich so als Tech-Fan da sitze und muss mir sowas angucken, dann finde ich es einfach nur noch traurig, was aus den Tech-Präsentationen heutzutage gemacht wurde. Das, was Apple macht, lasse ich mir vielleicht gerade noch so gefallen. Es ist ein bisschen zu viel Klamauk auch da, ja, die Special Effects sind immer schön gemacht, aber ja, ich will keinen Spielfilm oder keinen Effektfilm haben, sondern ich möchte eine Tech-Präsentation haben, ja. Da hat mir noch am besten gefallen, was Google normalerweise gemacht hat in dem Amphitheater. Ja, das war so eher noch so eine klassische Tech-Präsentation. Das fand ich ganz gut. Aber, und das muss man auch wieder sagen, wenn man so eine Tech-Präsentation macht, gut, es ist die Google I.O. Gut, es ist für Developer. Dann macht bitte einfach mal so eine Show, aber nicht für Developer, sondern für normale Menschen, für Leute, die Technik hungrig sind, okay, die euer verdammtes nächstes Produkt kaufen wollen und gehypt werden wollen und gesagt bekommen wollen, wie geil und gut und absolut top das Ding ist und dann gezeigt bekommen anhand von Daten, ja, so ist es, ja, das ist Begeisterung, ja. Aber wenn man dann eben so eine Show macht mit Google I.O. und redet dann permanent von AI, so stark ich AI möchte, aber die Details von AI und wie toll das ist, was die Firmen da oder was Google da auf die Beine gestellt hat. Und sonst passiert nicht viel. Keine neue Hardware, keine neue Begeisterungsstürme von Sachen, die revolutionär sind. Kann es auch softwaremäßig sein, ja. Aber da fehlt was. Übrigens, ohne Hardware fehlt das sowieso was. Ohne ein neues Smartphone, ohne neue Verbindung zu Hardware, sagen wir mal so, fehlt da auf jeden Fall was. Aber es gab auch keine Software, die gezeigt wurde, wo man gesagt hat, wow. Ja, immer nur so vage Andeutungen und Sachen, die es eben schon, naja, wo eben normale Leute sagen, ja und? Das kann mein Samsung-Gerät doch machen. Ist mir doch egal, wie das gemacht wird. Das ist doch, was soll das? Ja. So verliert man halt in der Öffentlichkeit auch langsam, aber sicher das Interesse. Ob die Google I.O. jetzt eine reine Developer-Show ist oder nicht, darauf guckt auch die Presse. Und wenn dort nichts Interessantes ist, dann wird nicht berichtet darüber. Ganz einfach. Und wenn da was Interessantes ist, dann steht es auch in den Mainstream-Medien drin. Und das ist das, was die meisten Leute eben lesen. Ja? Die gehen nicht auf Techportal .22.3. und loggen sich da rein. Die hören auch nicht den Uncast oder die Rios Wochensicht, ja? Sondern die gehen einfach hin und gucken, lesen die Nachrichten und wenn da was steht, oh, guck mal, Apple hat was Neues rausgebracht, oh, guck mal, Google hat was Neues rausgebracht, ey, geil, müssen wir uns mal angucken, ne? Das ist das, was zieht für der Großteil der Bevölkerung. Und das ist genau das Problem. Google macht das Problem immer und immer und immer wieder, schon seit Jahren, aber halt momentan wird es sehr, sehr frustrierend, weil sie noch nicht mal mehr die Tech-Nerds zufriedenstellen können durch ihr, naja, 2-Stunden-Show, 1 Stunde 45 Minuten AI-Gebabbel, ja, und 15 Minuten irgendwas anderes, das kein Mensch interessiert, und dann war's das. Alter, das ist ja furchtbar. Also ich habe im Moment null Motivation, die nächste Show von Apple anzugucken. Weil ich befürchte, dass die genauso schlecht wird wie die letzte. Ja, katastrophal immer. Und sowas kritisiert auch Android Central. Ja. Die haben natürlich eine andere Auffassung. Vielleicht könnt ihr mal reingucken. Der Artikel heißt "I watch every tech launch event. Here's what they still get wrong and what they get right." Ja, okay. Und ich sag mal, viel richtig machen sie nicht momentan. Jedenfalls nicht bei Google. Und von daher, ja. Also, ich denke mal, das muss angegangen werden in 2026. Ich hoffe es jedenfalls. Ich weiß auch nicht, wie die Intention da ist, warum man das macht. Aber okay. Ich hoffe, die wissen es. Ich kann nämlich keinen Sinn darin entdecken, das so zu präsentieren, wie sie es präsentieren. Tja, ich weiß nicht. Ja. Und damit sind wir tatsächlich auch am Ende vom Uncast für diese Woche und für dieses Jahr und für generell. Denn der Uncast wird in der nächsten Folge schon anders heißen und zusammengelegt werden mit der Rios Wochensicht. Neuen Namen und den ich noch nicht kenne. Das wird noch lustig. Ja, und dann geht's in ein neues Kapitel. Ja, rein. Hoffen wir mal, dass das spannend wird, noch spannender als der Uncast. Ja, und dass dann eben die Themen, die eigentlich bei beiden Podcasts behandelt werden könnten, auch endlich hier einen gemeinsamen Platz finden, und dann denke ich, wird es doch für alle ja besser sein, dass man nicht von einem Podcast auf den anderen verweisen muss, nur weil das Thema vielleicht dort besser reinpasst als hier. Ja. Android ist auch nur Tech, Apple ist auch nur Tech und Web ist auch nur Tech News, und deswegen denke ich, man kann es schon irgendwie unter einen Hut bringen. Ich hoffe, ich krieg's hin. Wir werden sehen. Bis dahin wünsche ich euch jedenfalls eine schöne Woche, guten Rutsch ins neue Jahr. Die Community findet ihr unter mastodon.africa/@thenetcast und natürlich immer wichtiger youtube.com/@thenetcast. Dort könnt ihr auch Kommentare hinterlassen. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche mit neuen Namen. Tschüss!